Aleida Aßmann, Ihre Bücher zum Thema des Erinnerns tragen geradezu poetische Titel. Erinnerungsräume, ein Buch zu den Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, das zuerst 1999 erschienen ist, und ein weiteres Buch von 2006, Der lange Schatten der Vergangenheit. Wenn Sie heute zurückblicken auf diesen langen Zeitraum, in dem Sie sich mit der Erinnerungskultur und dem kulturellen Gedächtnis beschäftigen, hat sich dann Ihre Sichtweise verändert oder haben Ihre bisherigen Forschungen für Sie heute eher noch ein größeres Gewicht? Ja, ich würde sagen, diese Sicht hat sich permanent verändert. Man könnte ja zunächst mal davon ausgehen und sagen, Erinnerung ist ein Thema wie jedes andere auch. Das macht man eine Weile lang, dann schreibt man da vielleicht auch noch ein oder auch noch zwei Bücher darüber. Und dann sieht man sich nach anderen Fragestellungen und Themen um. Aber wenn man mit diesem Thema Erinnerung in Kontakt kommt, merkt man auch sehr schnell etwas anderes, dass dieses Thema irgendwie an einem kleben bleibt, in dem Sinne, dass man merkt, dass man in einer Welt lebt, in einer Umgebung sich befindet, in der von außen immer ständig neue Impulse kommen, die einen dazu nötigen, das Thema, das man gerade bearbeitet, immer wieder neu und anders zu sehen. Kurzum, Erinnern ist ein sehr dynamischer Prozess und diejenigen, die sich darüber versuchen, Rechenschaft abzulegen, merken dann, dass sie mitten in diesem Prozess mit drinstecken und dass sie ihn auch ständig neu mit und nachvollziehen müssen. Es gibt immer wieder Wenden. Und auf der einen Seite hier in Deutschland natürlich die Wende der Einigung. Es kam ein neues Erinnerungspaket sozusagen mit der sogenannten zweiten deutschen Diktatur noch oben drauf. Aber es gibt auch viele Erweiterungen oder Veränderungen, die man erfährt, wenn man sich selbst ein bisschen bewegt und vor allem außer Landes bewegt, wenn man nach Osteuropa fährt, wie ich das inzwischen sehr konsequent getan habe, mich mit Kollegen dort unterhalten und viel gelesen über andere Länder Europas oder auch andere Länder außerhalb Europas und sich umtut, wie es in der postkolonialen Welt außerhalb Europas aussieht. Wenn man alle diese Dinge mit einbezieht in die Überlegung, merkt man, dass einen dieses Thema vor ständig neue Herausforderungen stellt. Ich würde Sie bitten, dass Sie diese Entwicklung vielleicht noch etwas genauer beschreiben und vor allen Dingen auch das, was Sie mit Erinnerungslandschaft einmal meinen. Das ist nämlich einen gemeinsamen historischen Bezugspunkt bei den Debatten um das Erinnern der Vergangenheit geht. Gibt es überhaupt so etwas wie ein kollektives Erinnern oder gar Gedächtnis? Und in diesem Zusammenhang sagt einem der Common Sense, dass natürlich nur Individuen ein Gehirn haben, das Gedächtnis prozessieren kann und einlagern und überschreiben kann und dass das für Kollektive natürlich nur metaphorisch gelten kann. Aber ich denke, es ist doch sehr viel mehr dran als eine Metaphorik. Wir müssen die Argumentation einfach mal auf den Kopf stellen und dann feststellen, dass wir nämlich rein individuell gar nicht erinnern können. Sehr, sehr vieles, was wir nicht selbst erlebt haben, mischt sich in unser eigenes Gedächtnis schon mit hinein. Das sind die Erzählungen der Älteren, die wir irgendwann nicht mehr ganz genau unterscheiden können von dem Selbsterlebten. Aber es kommt natürlich im Laufe des Lebens immer wieder all das mit hinzu, worüber von außen gesprochen wird. Die Medien, die Filme, die man gesehen hat, die Bücher, die man gelesen hat, die Ausstellungen, die man gesehen hat, die Bilder. All das lagert sich mit ein und es vermischt sich in einer Weise, dass wir sehr oft nicht mehr genau unterscheiden können, was wir nun selbst erlebt haben, was das Individuelle an diesem Erinnern eigentlich ist. Das heißt, das Gehirn ist ebenso in die Umwelt eingebettet und nimmt seine Signale von außen auf, wie auch das Individuum in die Gesellschaft eingebettet ist mit allen Reizen und Signalen, die von außen auf es einwirken. Und in dieser Wechselwirkung entwickelt sich dann auch das Gedächtnis. Wobei es dann durchaus Dinge gibt, die man sich aneignet, indem man Teil hat an Veranstaltungen, Teil hat an Rückblicken, Teil hat an Erzählungen und Geschichten. Und so entsteht dann etwas, was sich dann auch als ein kulturelles Gedächtnis beschreiben lässt. Das ist das, was über die Generationenspanne hinausgeht, was nicht endet mit dem physischen Tod des Individuums, sondern was übergeht auf die nächsten und übernächsten Generationen. Man kann sich das auch so vorstellen, dass eine Gesellschaft, jede Gesellschaft mehr oder weniger, einen Koffer packt und in diesen Koffer alles Mögliche, nicht alles Mögliche, aber wenig Auserwähltes, besser gesagt, hineintut, was es mitnimmt auf seine Reise in die Zukunft. Die gegenwärtige Diskussion läuft ja eher darauf hinaus, gegen das Pathos und die Idealisierung des kollektiven Erinnerns sich zu wehren. Man hat sogar den Begriff der Prunkchiffre ins Spiel gebracht, um zu sagen, das Innern hat per se nichts, was positiv ist. Also der Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remsmer hat das in einem Aufsatz sehr pointiert auf den Begriff gebracht, erinnern muss werden, doch was soll am Erinnern positiv sein? Erinnern per se, etwas für etwas Gutes zu halten, sei Unsinn. Es geht ihm natürlich nicht um Verdrängen oder gar Verleugnen der historischen Wahrheit, sondern um die Setzung anderer Schwerpunkte. Ist Ihrer Meinung nach eine solche Infragestellung oder zumindest Einschränkung der Forschung zum kollektiven Erinnern zu rechtfertigen? Absolut. Also ich stimme vollkommen überein mit dem Satz, dass das Erinnern ipso nicht unbedingt etwas Gutes ist. Nehmen wir mal ein ganz alltägliches Beispiel unserer Sprache. Wenn ich den Satz sage, das werde ich dir nie vergessen, ja, kann dieser Satz zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Er kann heißen, ich werde dir dafür ewig dankbar sein. Er kann aber auch heißen, ich werde dich mit meiner Rache lebenslänglich verfolgen. Dieselbe Formulierung, derselbe Satz, das werde ich dir nie vergessen, kann so unterschiedliche Bedeutungen haben. Deswegen, in dem Wort erinnern steckt das alles selbst noch nicht drin. Es steckt drin in den Rahmenbedingungen, unter denen hier kommuniziert wird. Und dasselbe gilt auch für das Erinnern in einem größeren Bezug. Es geht ausgesprochen darum, unter welchen Rahmenbedingungen soll erinnert werden. Erinnern kann man genau in dieser Form des Ressentiments, des Unrechts, das einem geschehen ist, der Rache, die man mobilisieren möchte. Die Erinnerung hält die Hitze des Unrechts und aufrecht und kann umschlagen jederzeit in eine Mobilisierung. Genau das hat sich ja in Deutschland auch zugetragen. Auch nicht so lange her, nach dem Ersten Weltkrieg, war das die vorrangige Funktion des Erinnerns. Versailles darf nicht erinnert werden. Versailles muss wieder gut gemacht werden. Das heißt, muss vergolten werden, also Vergeltung für Versailles mit Hilfe der Erinnerung. Also, das ist absolut unstrittig, was Herr Remsmer sagt, dass Erinnern an sich nichts Gutes ist. Wir können aber auf der anderen Seite nicht gleichzeitig auswischen die Möglichkeit, dass man mit Erinnerung auch etwas tun kann. Sie haben vollkommen richtig unterstrichen, dass es sich hier um Akte handelt, also Akte, die Individuen vollziehen muss. Wir sprechen deswegen auch von Memory Work, also von den Handlungen, die damit verbunden sind. Dass Erinnerungen unter anderen Umständen auch befriedigenden Charakter haben kann, aussöhnen kann und wenn das nicht gleich möglich ist, dann immerhin auch das Leid der anderen anerkennen kann. Also Erinnern kann eine ganz wichtige symbolische Funktion haben unter bestimmten Rahmenbedingungen, über die wir dann erstmal sprechen müssten. Ich denke, das führt uns unmittelbar zur Frage, was bedeutet das, nämlich dieses Erinnern sollen in einem geschichtlichen Kontext für die Gedenkstätten. Also in der ersten Phase waren ja Gedenkstätten Mahnmale gegen die Verleugnung des Geschehens. Aber jetzt sollen sie ja mehr sein. Also das Verleugnen kann man ja nur noch in einem pathologischen Sinne aufrechterhalten. Aber diese erste Phase, wo Mahnmale, Gedenkstätten die Bedeutung hatten, etwas zu dokumentieren, diese Phase ist ja, kann man sagen, abgeschlossen. Jetzt sollen diese Orte ja auch Begegnungsorte für gegenwärtige und kommende Generationen sein. Aber die Frage ist, können sie das? Können sie didaktische und geschichtspädagogische Aufgaben erfüllen? Und können wir an diesen Orten, an diesen Gedenkstätten wirklich aus der Vergangenheit lernen? Die Rolle der Gedenkstätten spielte zum ersten Mal in dieser Form eine Rolle im Einigungsvertrag, also der den Beitritt der DDR sozusagen besiegelt hat. Und da ist also niedergelegt, dass sich Deutschland um jetzt diese besonderen Gedenkstätten. Wir sprechen über die ehemaligen Konzentrationslager, die in dieses Gebiet fallen, zu kümmern habe. Und das ist nun schon eine Weile her, über 20 Jahre her. Und sicher hat die Arbeit an diesen Orten inzwischen sich sehr verändert. Wir sprachen ja schon von dem dynamischen Prozess. Der entscheidende Einschnitt, der jetzt gerade an diesen Orten passiert, ist der, dass die Zeitzeugen, die Überlebenden dieser Lager aussterben, nicht mehr zur Verfügung stehen, um vor Ort Führungen zu machen, um mit den jugendlichen Gruppen, die da hinkommen, Gespräche zu führen, um ihnen an einem persönlichen Beispiel eine Geschichte vor Augen zu führen, die sie unmittelbar anspricht. Diese wichtige Rolle der Zeitzeugen, die kann nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich ein erheblicher Strukturwandel dieser Gedenkstätten. Und die Sorge ist nun die, wenn die nicht mehr mitsprechen und die Erinnerung nicht mehr stützen aus ihrer lebendigen Erfahrung heraus, ja, wie soll diese Vergangenheit präsent gehalten werden? Und dann besinnt man sich auf die authentischen Orte als das nächste Mittel des Präsenterhaltens von Geschichte im Gedächtnis und die Hoffnung, wenn man dann den Ort begeht, dass man aus der Anschauung und dem eigenen Erleben dieses Ortes dann noch einmal so eine mögliche andere Form der Begegnung mit dieser Vergangenheit erleben kann. Erleben ist dabei wichtig. Die Gedenkstätten haben sich jetzt auf diese Wende sehr intensiv vorbereitet. Man kann vielleicht die Kritik äußern, dass sie das zu selbstbezüglich gemacht haben. Ich war bei einer dieser Tagungen dabei, hatte den Eindruck, dass die da untereinander, miteinander das alles verhandeln. Das heißt, sie machen sich im Moment da große Gedanken darüber. Das ist aber keine wirklich öffentliche Debatte, die da geführt wird, sodass die Gesellschaft nicht wirklich mitgenommen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Konzepte ganz einheitlich sind. Es gibt zum Beispiel das Konzept, ganz stark diese Orte jetzt umzubauen, um sie auf die Jugendlichen einzustellen, die eben eigentlich kein Wissen mehr mitbringen. Also da gibt es durchaus den Versuch, auf die veränderte Umwelt und Situation zu reagieren. Aber wir haben leider, das vermisse ich, keine wirkliche übergreifende Diskussion um diese schwierige Situation des Übergangs an diesem Punkt, wo das Erfahrungsgedächtnis ausscheidet und dieser transgenerationelle Übergang zu den nachfolgenden Generationen hergestellt werden muss. Vielleicht können wir einen Schritt weiter gehen und fragen, ob Erinnerung auch so etwas wie der Königsweg zur Bildung eines kritischen Geschichtsbewusstseins ist. Ich komme zurück auf das Jahr 1986, den Historikerstreit. Das war das Jahr, in dem man sich fragte, wie sollen wir mit dem Holocaust als Geschichtsereignis eigentlich umgehen? Ist es eine Sache der Historiker? Kann das in die Geschichte zurückfallen gewissermaßen? Kann das zur Vergangenheit wieder werden? Und damals war die Antwort auf diese Fragen, nein, das ist eine Vergangenheit, die wir mitnehmen müssen. Die vergeht nicht und die soll auch nicht vergehen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, 30 Jahre bald später, um diese Frage vielleicht zu revidieren. Soll diese Vergangenheit jetzt vielleicht doch wieder in die Vergangenheit zurückfallen, den Historikern zurückgegeben werden? Sie steht ja in den Geschichtsbüchern, man kann im Brockhaus nachlesen, was es damit auf sich hat. Warum sollen wir die auch der Gesellschaft weiterhin mitgeben im Sinne dieses Gepäcks, was in diesen Koffer für die Zukunft eingepackt wird? Können wir das nicht wieder auspacken? Das heißt ja dann doch historisieren. Und hier würde ich meinen, dass das gar nicht so einfach geht. Also stellen Sie sich mal vor, ich habe auf den Einigungsvertrag hingewiesen, wir können als nächsten Termin vielleicht den 27. Januar noch hinzufügen von Roman Herzog, den er eingeführt hat als einen deutschen Gedenktag, der inzwischen ja unglaublich Konjunktur gemacht hat, weil er zu einem europäischen Gedenktag geworden ist und auch noch außerhalb Europas begangen wird. Hinzu kommt das Mahnmal. Also es gibt sehr viele einfach handgreifliche Formen, in denen inzwischen deutlich gemacht wurde, dass diese Erinnerung nicht vergehen soll. Es gibt eine Form des Mitnehmens und des Reaktualisierens. Das heißt, man müsste, wenn man das konkret ernst nimmt und umsetzt, erstmal diese Dinge wieder abschaffen. Man müsste diesen Gedenktag vielleicht wieder abschaffen und man müsste sich Formen ausdenken, wie man diese Erinnerungslandschaft, die da entstanden ist, wieder abflacht, damit das wieder sozusagen in eine gewisse Neutralität zurückfällt. Denn wir wollen dann den Holocaust nur noch als ein Sachwissen bewerten und nicht mehr als ein Identitätswissen, zu dem wir selber aufgerufen sind, einen Bezug herzustellen. Also die Umsetzung, wie gesagt, dieses Impulses, die sehe ich noch nicht so recht klar. Man kann natürlich sagen, die 3 Stunden Geschichtsunterricht, die jetzt noch übrig geblieben sind für den Nationalsozialismus in bayerischen Schulen zum Beispiel, kann man auch noch runterfahren oder das noch mehr versachlichen. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig, diesen Unmut, der sich da äußert, in konkrete Planungsschritte im Moment zu überführen. Schließlich sind wir in einer Landschaft drin, die erstmal entstanden ist. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass die Debatte nicht außerordentlich wichtig ist, denn wir müssen uns ja in einer solchen gewachsenen Struktur auch orientieren und fragen, wo sind da die Probleme, in welche Richtung wollen wir weitermachen. Vielleicht können Sie Ihre Überlegungen unter einem Begriff zusammenfassen, das Unbehagen in der Erinnerungskultur. Ja, also dieses Unbehagen an der Erinnerungskultur stellt sich sehr schnell ein, wenn man im Zentrum sich fokussiert auf die offizielle Formen der Kommemoration. Das Gedenken hat in sich etwas Wiederholungsmäßiges. Gedenken besteht im Wiederholen. Und das ist etwas für Intellektuelle in unserem Land zunächst mal ein Stein des Anstoßes. Überhaupt rhetorische Formeln, denen wird abgesprochen, dass sie einen Inhalt haben können. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, in der wir uns gesträubt haben gegen Formeln, gegen die Dinge, die von oben kommen, die verordnet werden. Wir sind sozusagen von in der Wolle gefärbt auf Subversion und Kritik eingestellt gegen alles, was von oben kommt. Nun möchte ich aber mal hinzufügen, dass das ja nicht nur allein von oben kommt. Es gibt auch eine sehr intensive Erinnerungskultur von unten. Das kommt aus der Bürgergesellschaft heraus und das sind Streitpunkte und Konflikte und Aktivitäten, die sich in den deutschen Städten abspielen. Davon wird in der überregionalen Presse nicht berichtet. Deswegen weiß schon die Nachbarstadt nicht mehr, was in der anderen Stadt vor sich geht. Die gegensätzliche Seite, die mir jetzt gerade bei einem Besuch in Nürnberg sehr nahe gebracht wurde, ist nämlich die, dass wir es mit dieser NS-Geschichte noch auch in gewisser Weise hautnah zu tun haben. Aus Nürnberg stammen 3 der Opfer dieser Morde. Und dieser NSU nennt sich ja nationalsozialistischer Untergrund. Also wir haben diese Geschichte noch in keiner Weise hinter uns. Diese Geschichte hält uns im Moment in Atem und in Erschrecken. Und auch hier ist es keineswegs so, dass wir sagen können, das geht die an nachwachsenden Generationen nichts mehr an, die haben dazu keine Bezüge mehr, da kommen jetzt Immigranten, die können sich dazu gar nicht mehr verhalten. Im Gegenteil, diese neue Immigrantengeneration ist schon in diese Geschichte hineinverflochten in einer sehr, sehr destruktiven Weise. Also, Aleida Aßmann, ich finde, das ist ein ganz wichtiger, zentraler Gesichtspunkt, den Sie in die Diskussion einbringen, indem Sie von einer Lebendigkeit des kollektiven Erinnerns und auch des politischen Handelns sprechen, die doch auf nicht so sehr auf nationaler Ebene sich ereignet, sondern auf lokaler Ebene. Aber das stellt für mich noch einmal ganz neu die Frage nach dem Verhältnis von individuellem Erinnern und kollektivem Erinnern. Also das individuelle Erinnern und der individuelle Prozess, wenn man ihn zum Beispiel psychoanalytisch bearbeitet, dann geht es hier um die 3 Schritte, erinnern, wiederholen und durcharbeiten. Und es geht ja gerade darum, das eigene Leben nicht mehr nur um die Vergangenheit zu konzentrieren, sondern eigentlich in die Gegenwart und die Zukunft hineinzudenken. Also für mich bricht dann das noch stärker eigentlich auf, der individuelle Schritt zum Vergessen, nicht zum Verdrängen, sondern wenn es ja aufgearbeitet ist, dann ist es ja eine neue Orientierung und der kollektive Prozess, der Teil eines politischen Handelns wird. Und dazu möchte ich gerne auch noch eine Frage hinzunehmen, die mir in den letzten Jahren, in denen ich mit dem Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt viel gesprochen habe, so deutlich geworden ist, weil mein Versuch, ihn zum Beispiel mit Ihren Arbeiten und mit anderen Arbeiten der Sozialwissenschaft, der Psychoanalyse zum Erinnern ja anzufreunden, ist eigentlich schief gegangen. Und er hat ganz scharf dagegen aufbegehrt und hat gesagt, diese Wissenschaftler, die dieses unfassbare Geschehen begrifflich und methodisch gleich machen wollen, die wollen doch mit ihrer Forschung nur ein zivilisatorisches und humanistisches Bekenntnis ablegen. Können Sie diesen Vorwurf verstehen? Ja, ich kann ihn schon verstehen und nachvollziehen. Ich kann jetzt einfach nur mal eine andere Erfahrung dagegen setzen. Zunächst einmal möchte ich unterstreichen, dass es absolut so ist. Eine verkörperte Erfahrung, wir haben schon vom Erfahrungsgedächtnis gesprochen, lässt sich nicht übertragen. Erfahrungen in dem Sinne können nicht übertragen werden und die kann sich auch niemand aneignen und anmaßen. Und diese Grenze ist unüberschreitbar. Das würde ich 100% unterschreiben. Auf der anderen Seite, und jetzt würde ich gerne mit Jeffrey Hartman, meinem verehrten Lehrer und Kollegen, argumentieren, der ja Anglist ist, aber auch das Fortunoff Archive for Holocaust Testimonies in Yale mit ins Leben gerufen hat, zusammen mit Dury Laub und anderen, das an die 4500 Holocaust-Zeugnisse aufbewahrt hat, Videozeugnisse, vor 30 Jahren. Der hat den Begriff des sekundären Zeugen vorgeschlagen. Was soll das heißen? Für ihn ist der primäre Zeuge der Überlebende, der zurückkehrt und der einen großen Auftrag in sich spürt und trägt. Und das ist zu Zeugen für die, die nicht entronnen sind, für die, die untergegangen sind, für die Untergegangenen, um mit Primo Levi zu sprechen. Das ist jetzt die Aufgabe des primären Zeugen, wie natürlich Primo Levi etwa. Und deren Albtraum ist, dass sie zurückkehren und mit ihrem Zeugnis alleingelassen werden. Das heißt, niemand hört ihnen zu. Das ist weitgehend genauso geschehen. Sie blieben mit ihrer Erinnerung als kleine Gruppe alleine. Diese Situation wurde aufgebrochen in dem Moment, wo es so etwas gab wie eine sekundäre Zeugenschaft, das heißt nicht eine Aneignung dieser Erfahrung, sondern ein sich Öffnen der Geschichte, die hier erzählt wird. Denn die Frage ist, bleiben die alleine oder öffnet sich die Gesellschaft, nimmt sie das auf? In Deutschland, möchte ich an einem Beispiel zeigen, gab es den Film Holocaust. Ich habe inzwischen mit einigen Leuten gesprochen und habe mit großem Erstaunen gehört, dass ihre Eltern ihnen regelmäßig verboten haben, diesen Film anzuschauen. Da sehen wir, dass hier von der älteren Generation wirklich so etwas wie ein Schnitt gemacht wurde und sie wollten ihre Kinder intergenerationell abhalten von dieser Erfahrung. Da haben sich die Kinder meistens dann nicht dran gehalten. Was sich ereignet hat, war genau ein solches Öffnen. Sie haben diese Geschichten an sich rankommen lassen, sie haben sich geöffnet, sie wurden zu sekundären Zeugen, das heißt, die dieses Zeugnis weitergeben. Das ist es und um nichts anderes geht es hier. Öffnen wir uns dieser Geschichten, geben wir sie weiter, nehmen wir sie an, erkennen wir sie an, aber nicht usurpieren wir sie. Aleida Assmann, ich möchte am Ende unseres Gesprächs noch den Bogen zur aktuellen weltpolitischen Situation und zu den globalen Krisenherden schlagen und Sie fragen, wenn Sie das große kollektive Leid während der letzten Jahre, während der letzten Monate und jetzt im Augenblick während der arabischen Rebellion, kaum lösbaren Konflikte im Nahen Osten sehen. Wie gewichtet sich dann für Sie das Verhältnis von Vergessen und Erinnern? Die Frage ist jetzt nochmal wirklich die vom Anfang. Können wir das Erinnern unter Rahmenbedingungen stellen, die in solchen Situationen etwas bringen? Ich will gar nicht heilsam sagen, aber eine gewisse auch sozialpolitische, therapeutische Funktion ausüben können. Und hier möchte ich auf die, weil Sie jetzt den Rahmen weltpolitisch vergrößern, mal auf die Wahrheitskommissionen eingehen. Wir haben ja sehr viele autokratische Regime, die mit Gewalterfahrung zu tun haben, die den Übergang in eine Demokratie vollzogen haben, einen Systemwechsel. Und in all diesen Fällen war es nie das Vergessen, was diesen Wechsel jetzt möglich gemacht hat, sondern es war das Erinnern. Allerdings unter bestimmten Umständen. Nicht das Erinnern für alle Zukunft als ein Dauerimperativ, sondern als ein Mittel, um den Opfern zu ermöglichen, ihre Geschichte zu erzählen, diese Geschichte symbolisch anzuerkennen und sie zu integrieren in das nationale Narrativ, in das Bewusstsein der Gesellschaft. Und auf dieser Basis, dass diese Opfer integriert werden, dass sie anerkannt werden, kann sich die Zukunft öffnen und sie können miteinander weiterleben. Das ist das Modell, was im Moment auf der Welt sehr häufig praktiziert wird. Und ich habe den Eindruck, dass das gemeinsame Vergessen im Moment sehr selten, wenn überhaupt, zum Zuge kommt, sondern es eher das Nadelöhr des Erinnerns ist, durch das ein solcher Prozess des Wandels passiert. Nehmen wir osteuropäische Staaten als Beispiele. In Russland oder auch in Rumänien ist es so, viele dieser Länder haben diese Transition nicht vollzogen. Sie haben sich nicht dieser Geschichte gestellt und deswegen haben sie auch nicht die Möglichkeit, zu sich selbst in Distanz zu gehen und den Opfern oder den Minoritäten, den Minderheiten einen Platz in ihrer Gesellschaft einzuräumen. Das hat für die Zukunft, würde ich sagen, sehr schädliche Folgen. Was für mich jetzt noch eine Frage ist, am Ende unseres Gesprächs, Sie führen einmal den Begriff des posttraumatischen Zeitalters ein. Natürlich meinen Sie nicht damit, dass die Traumatisierungen in der Gegenwart keine Rolle mehr spielen. Sie wollen ja damit nur sagen, dass Erinnern in Bezug auf den Holocaust mehr und mehr von seiner Spontanität verloren hat und Teil eines sozialen und kulturellen Gedächtnisses geworden ist. Aber meine Frage ist jetzt doch, gibt es so etwas überhaupt wie ein posttraumatisches Zeitalter? Sind nicht alle Zeitalter geprägt von unendlichen Traumatisierungen? Wenn ich mir nur die großen Krisen und Kriegsherde im nahen Mittleren Osten anschaue oder eben die Situation im Kongo oder im Sudan, also kann man überhaupt von einer posttraumatischen Situation sprechen? Und müssen wir nicht, wenn wir auch über unsere Vergangenheit sprechen, die gegenwärtigen Völkermorde und die alltägliche Gewalt viel stärker mit einbeziehen? Ich glaube, das ist jetzt ein Missverständnis. Ich meinte mit posttraumatische Zeitalter oder Situation, ich meinte eben den langen Schatten, von dem am Anfang schon die Rede war. Das heißt, wir sind aus dem... Ist das nicht eine Isolierung des nationalen Geschehens aus einer globalen Betrachtung der Traumatisierung? Ich meine damit zunächst nur einmal, dass es Gewaltgeschichten gibt, die, und das ist ja mit dem Begriff des Traumas verbunden, dass es Langzeitfolgen und Schäden haben kann. Und diese Langzeitfolgen gehen über die Generationen hinweg und das können auch 150 Jahre und mehr sein, wenn Sie an das Buch von Toni Morrison, Beloved, denken, die Sklavereigeschichte im Sinne einer solchen posttraumatischen Buches aufarbeitet, nochmal aus einer neuen Perspektive und das ganz nahe bringt, um es dann natürlich auch in dem Sinne ein Stück weit zu metabolisieren, zu verdauen und ein neues Selbstbild der geschädigten Gruppe damit auch anzubieten, die das irgendwie auch überwinden soll. Also das Erinnern ist in sich von daher schon dynamisch, weil es auch einen Prozess einleiten soll und nicht nur als ein starres Gebot weitergegeben werden soll. Diese Hoffnung, dass das Anpacken, das Anerkennen, wie ich schon gesagt habe, etwas bewirken kann für die Zukunft, ist genau der Sinn, der mit dem Wort Erinnerungskultur verbunden werden sollte. Ein Wort, das leider heute zu einem Plastikwort geworden ist, inhaltsentleert ist. Aber das ist das Neue, was inzwischen am Ende des 20. Jahrhunderts der Gewalt doch entwickelt wurde und was wir auch ins 21. Jahrhundert hinübertragen wollen, nämlich die Einsicht, dass das Aufnehmen dieser Geschichte, das Anerkennen der Opfer und das Mitnehmen dieses Impulses im Sinne einer Menschen-Selbsterziehung ein ganz, ganz wichtiger Fundus ist und ein Bestandteil, auf den wir in der Zukunft nicht verzichten können. Wunderbar. Schönen Dank.